Erster Wein macht Leute dumm. Starker Alkohol macht Lärm. Wer zu viel trinkt, ist nicht klug. Zweiter, der Zorn des Königs ist wie ein Löwe. Wer den König ärgert, kann sterben. Dritter, es ist gut, wenn man Streit meidet. Ein dummer Mensch sucht immer Streit. Vierter, ein fauler Mensch arbeitet nicht im Herbst. Im Sommer will er essen, aber er hat nichts. Fünfter, die Gedanken eines Menschen sind tief. Ein kluger Mann kann sie gut nutzen. Sechster, viele Leute sagen, sie sind nett. Aber einen echten Freund findet man selten. Siebter, ein guter Mensch lebt ehrlich. Seine Kinder werden es später gut haben. Achter, ein König ist Richter. Er sieht alles Böse und entfernt es. Neunter, wer kann sagen, mein Herz ist rein? Wer kann sagen, ich habe keine Sünde? Zehnter, falsche Gewichte und falsche Maße. Jahwe mag diese Dinge nicht. Elfter, schon ein Kind zeigt, wie es ist. Man sieht, ob seine Taten gut und ehrlich sind. Zwölfter, das Ohr hört. Das Auge sieht. Jahwe hat beides gemacht. Dreizehnten, schlafe nicht zu viel, sonst wirst du arm. Bleibe wach, dann hast du genug Brot. Vierzehnter, schlecht, schlecht, sagt der Käufer. Aber wenn er geht, freut er sich. Fünfzehnter, Mann hat Gold und viele schöne Steine. Aber kluge Worte sind sehr wertvoll. Sechzehnter, nimm ihm seinen Mantel. Er hat für einen Fremden gebürgt. Nimm seine Sachen für einen Ausländer. Siebzehnte, Essen durch Lügen schmeckt süß. Aber später fühlt es sich wie Steine im Mund an. Achtzehnte, Pläne werden gut durch guten Rat. Führe Krieg nur mit kluger Führung. Neunzehnter, wer Geheimnisse erzählt, ist ein Schwätzer. Sei nicht mit jemandem zusammen, der viel redet. Zwanzigster, wer Vater und Mutter verflucht, dessen Licht geht aus. Es wird sehr dunkel für ihn. 21. Ein Erbe, das man schnell bekommt, bringt am Ende kein Glück. 22. Sag nicht, ich will Böses zurückgeben. Warte auf Jahwe, er wird dir helfen. 23. Jahwe mag keine falschen Gewichte. Eine falsche Waage ist schlecht. 24. Jahwe bestimmt die Schritte eines Menschen. Wie kann der Mensch seinen Weg verstehen? 25. Es ist eine Falle, schnell, heilig, zu sagen. Man soll erst nachdenken, bevor man verspricht. 26. Ein kluger König entfernt böse Menschen. Er bestraft sie hart. 27. Der Geist des Menschen ist ein Licht von Jahwe. Er sieht in alle Teile des Körpers. 28. Liebe und Treue schützen den König. Durch Liebe bleibt er König. 29. Junge Männer sind stolz auf ihre Kraft. Alte Männer sind stolz auf graue Haare. 30. Harte Schläge machen einen bösen Menschen besser. Schläge gehen tief in den Körper.